Anwesende Bundesvorstände, anwesende Bundesvorständinnen, anwesende Zuhörende zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Heute ist der 18. April. Ich sehe bereits, dass meine Lieblingsaufzeichnung läuft. Sehr gut das. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als direkt an den Seekor den Ball weiterzuspielen und zu fragen, was letzte Woche so los war. Wobei ich kritisieren möchte, dass die Formulierung, dir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt schon ein bisschen so klingt, als wäre dir dabei nicht wohl. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche das mal zu ignorieren. Letzte Woche war alles soweit okay. Ich war am Wochenende einen Sprung in Leipzig. Dort war das Verwaltungstreffen. Das Verwaltungstreffen ist traditionell das Treffen der Leute, die im Hintergrund dafür sorgen, dass unser Laden weiterläuft. Ich habe gesehen, die haben viel über Geld diskutiert, über wo kommt Kohle her, wo geht Kohle hin. Das ist ein ewiges Thema. Sie haben wohl auch noch über Verwaltungssoftware diskutiert und irgendwo habe ich dann auch für mich beschlossen, dass das okay ist, dass die das machen und ich nicht alles wissen muss und alles tun muss. Ansonsten haben wir ein Ergebnis der Umfrage zur Beschneidungsdemo und ich bin sehr froh, dass wir das über eine Lime-Survey-Umfrage, die an die Mitglieder ging, gemacht haben. Das Ergebnis ist relativ klar. Zwei Drittel der teilnehmenden Mitglieder haben geantwortet, dass sie den Aufruf befürworten und demzufolge können wir und werden wir das auch machen. Was war noch? Ja, ansonsten der übliche Kleinkram. Ihr kennt das, ab und zu ein Tweet, um dann festzustellen, dass ein paar Leute sich in meiner Menschenline austoben, die da eigentlich nicht hin müssten, aber so what. Alles in allem handelbar. Jetzt würde ich nahtlos an Esmeralda weitergeben und zwar ohne bedauernden Unterton, Jeffrey, und anschließend gucken, was ihr so wissen wollt. Ja, vielen Dank. Auch für das, für den nicht bedauernden Unterton. was habe ich gemacht? Ja, Kleinkram in dieser Woche tatsächlich in der Hauptsache. Heißt also auf gut Deutsch Mails beantwortet, ein bisschen weitergemacht mit der Planung für das Treffen der Polgäste und Themenbeauftragten, bisschen weitergemacht mit der Planung TDPA und dann zu guter Letzt jetzt gestern Nacht noch das Hochladen des kleinen Artikels zu der Umfrage zur demogenitale Selbstbestimmung in unser Bundesvorstandsportal, damit das auch alle sich durchlesen können. Das war's dann so ungefähr. Alles klar, jetzt erstmal, Seekor, es gab keinerlei bedauernden Unterton. Wenn ich überhaupt irgendwas bedauere, dann, dass mich die Bundesvorstandsstunde heute von meinen Uni-Aufzeichnungen weggeholt hat, weil ich im Moment richtig Spaß habe. Ich hätte selber erstmal schnell eine Frage, danach würde ich dann Bambam dran nehmen. Und zwar, ich habe es gerade nicht ganz verstanden und tatsächlich den größeren Kontext offensichtlich komplett nicht mitbekommen. Welche Lime-Survey-Umfrage, welches Thema? Joffrey. Also das war jetzt ein Tadel, der Unterton. Aber um deine Frage zu beantworten, wir hatten einen Antrag, eine Demo gegen Beschneidung von Jungs zu unterstützen. Die Demo läuft unter dem Titel Genitale Selbstbestimmung. Und wir hatten einen vergleichbaren Antrag schon mal vor einem Jahr und haben den damals positiv beschieden. Und wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen negative Stimmungen wahrgenommen im Anschluss. Deswegen haben wir uns diesmal dazu entschieden, das nicht selber zu entscheiden, sondern alle zu fragen. Ich finde das an der Stelle im vernünftigen Ansatz und das Ergebnis ist aber, wie beim letzten Mal auch, eine Zustimmung zu diesem Aufruf. Ich sehe aber, dass das Saalmikrofon sich füllt. Joffrey, die wollen was von uns. Ja, ich sehe gerade schon, das ist ja heute richtig was los. So, also die Reihenfolge lautet Bambam, Roter Korsar, PR und dann Michael Berndt. Bambam, bitteschön. Also erstmal, Geoffrey, wenn dir nichts anderes übrig bleibt, als etwas zu tun, dann heißt es politisch korrekt alternativlos. Okay. Jetzt habe ich ein paar Fragen zu dieser Beschneidungsdebatte. Es geht da um dasselbe Thema wie bei der letzten Diskussion im Mumble, schätze ich mal. Dass halt die Leute, die beschnitten werden sollen, Mitspracherecht haben. Und es geht wahrscheinlich auch nicht nur um die weibliche Beschneidung, ne? Vollkommen richtig, ja. Zufällig. Vollkommen richtig. Es geht um Beschneidung im Allgemeinen. Es geht um sexuelle genitale Selbstbestimmung. Es geht auch darum, dass Kinder, die nicht mit einem eindeutig bestimmbaren Geschlecht auf die Welt kommen, dann nicht sofort umoperiert werden und solche Scherze. Also das ist ein relativ weites Feld mit der genitalen Selbstbestimmung. Okay, also ich meine, ich wollte jetzt nochmal was hinzufügen. Wir hatten diese Debatte im Mumble, da war das gerade ein größeres Thema mit der Beschneidungsdebatte, ihr erinnert euch vielleicht. Es ist jetzt folgendes, da hatten wir eine Riesendiskussion und da haben sich hier ein paar Leute auf die Religionsfreiheit als Teil der Menschenrechte berufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einen Informationsgehalt für euch noch hat. Ich habe nämlich daraufhin in einer längeren nächtlichen Internet-Session irgendwie mich über diesen ganzen Menschenrechtskram informiert. Und interessanterweise ist es nun mal so, dass über den Menschenrechten noch das Gleichheitsgrundsatz steht, ja. Und ich habe festgestellt, es darf aus diesen Menschenrechten weder ein Vor- noch ein Nachteil für einen Menschen entstehen, den dann ein anderer nicht hat irgendwie, ne? Und dieser Grundsatz steht über diesen Menschenrechten und interessanterweise ist es so, dass Menschen, die sich auf diese Religionsfreiheit berufen, dann Teil einer Religion sind, die Beschneidung dann halt irgendwie befürwortet oder voraussetzt oder wie auch immer. Und diese haben einen Vorteil aufgrund ihrer Religion, da sie das Recht auf körperliche Unversehrtheit von anderen Menschen verletzen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Und das darf eigentlich auch nicht sein. Das war so mein letzter Stand. Weil das geht auf die Menschenrechtsebene ganz schnell. Es darf halt eben auch nicht jemand aufgrund der Religionsfreiheit Vorteile genießen, die andere Menschen nicht genießen, wie zum Beispiel dass die Rechte anderer verletzen zu dürfen. Ja, das geht halt eben auch nicht. Und ich weiß nicht, das letzte Mal ist die Debatte an der Stelle mit den Menschenrechten stehen geblieben und das ist das, was ich dann irgendwie in so einer nächtlichen Menschenrechts-Internet-Session irgendwie dann noch rausgebuddelt habe. Ja, sicherlich. Also die Diskussion vom letzten Mal ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung. Das war eine ziemlich heftige Geschichte und deswegen da wird so einiges gegeneinander abgewogen und das heftigste Argument, was da tatsächlich bei, also letztes Jahr jetzt kam, war der Bundesvorstand macht jüdisches Leben unmöglich in Deutschland. Es ist eine sehr schwierige Debatte. Und es muss darüber geredet werden. Ich finde, dass eine Demo sowieso eine gute Möglichkeit ist, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass man drüber reden muss. Und deswegen war ich jetzt ganz froh, dass wir gesagt haben, okay, wir fragen jetzt tatsächlich mal in einer Abstimmung ein Pirat, eine Stimme, was wollt ihr denn? Also wie seht ihr es denn? Sollen wir nicht? Also von daher fand ich das recht wichtig. Ja, also ich habe immer wieder Menschen angetroffen, die Beschneidung verteidigen, bei denen ich irgendwie den Eindruck hatte, so dass das irgendwann mal so rationalisiert worden ist nach dem Motto, ich kann es ja eh nicht rückgängig machen, also informiere ich mich jetzt mal über die Vorteile, so weißt du. Also ich finde, das ist eine wichtige Debatte. Danke. So, gut. Next up ist Bruder Kossa, bitteschön. Ja, ich werde auf jeden Fall am 7. Mai hinfahren. Ich hoffe, ich bin nicht der einzige Pirat. Wer ist denn sozusagen von den Vorstandsebenen da und ist dran gedacht, dass irgendeiner von euch auch einen Redebeitrag hält? Und also ansonsten, nach wem könnte ich mich umgucken, dass man einen zu zweiten einen gigantischen Piratenblock da macht? Das Problem ist, dass wir am 7. Mai eine BUFO-Klausur haben. Das heißt, der BUFO an dem Tag eher ausfällt. Und unser Problem war, dass es unglaublich schwierig war, einen Termin zu finden, bei dem alle Vorstandsmitglieder die Möglichkeit haben, hinzukommen. Demzufolge halte ich es auch für kaum darstellbar, da jetzt einen neuen Termin zu suchen. Und deswegen glaube ich, kann ich dafür meine Kollegen Documento sagen, wie passen. Also der geeignetste Termin war der mit der Anti-Beschneidungs-Demo und dem Global Marihuana March. Jo. Neun Terminkalender mit allen möglichen Verpflichtungen so übereinander zu legen, dass ein gemeinsames Wochenende rauskommt. Also von Freitagabend bis Sonntagabend verfügbar, ist ein ziemliches Problem inzwischen. Gut, holen wir das weg, dann PR. Abend. Ihr sagt, dass die Debatte wichtig ist, aber tatsächlich fand ja keine Debatte statt. Da war ja keine Debatte und auch in eurer Mail, in der Umfrage, waren weder Pro- noch Kontra-Argumente, sondern nur machen oder nicht machen. Das ist halt genauso, als wenn du beim Bundesparteitag hingehst und halt alle Themen ohne Diskussion einfach durchschiebst und abstimmen lässt. Da findet keine politische Debatte und keine politische Meinungsbildung statt, sondern jeder nimmt den Wissensstand, den er jetzt gerade hat, und stimmt dann sozusagen nach Gefühl einfach mal ab. So, das sehe ich problematisch. Das ist ein Punkt. Nächster Punkt. Ihr habt euch letztes Jahr hingestellt und habt gesagt, als Bundesvorstand unterstützen wir das. Ja, das kann man gut finden oder nicht, aber da habt ihr dann politisch gesagt, das hier ist unsere politische Richtung. Dieses Jahr scheint ihr euch das jetzt nicht mehr zu trauen. Sind euch da die Argumente der Gegner dieser Demonstration zu Herzen genommen oder habt ihr euch einfach gesagt, ja, den machen wir uns nicht, lassen wir uns einfach abstimmen, wird schon das Richtige bei rauskommen. Und zuletzt noch, die Gleichsetzung von Beschneidung von Jungen und Mädchen, ja, ist ein, also ich finde da gar keine Worte für, wie widerwärtig ich das finde, weil weder Intention noch Folge dieser Handlung sind gleich. Weibliche Genitalverstümmelung, ja, das bedeutet, dass der Mensch verletzt werden soll damit. Das ist jetzt aber eine subjektive Ansicht, oder? Nein, pharaonische Beschneidung. Es gibt auch Männer, die darunter leiden. Wort, mein Lieber. Jetzt mal langsam. Okay, gut, da war jetzt Natural World Schiller schneller als ich. Utzer, sorry, geht gar nicht, einfach reinzureden. Ansonsten, Danny, bitte ein bisschen weniger ad hominem, aber dann bitte jetzt weiter. So, also, pharaonische Beschneidung, kann sich der Utzer und auch die anderen gerne mal drüber informieren, was denn die Folgen davon sind, was die Intention, warum das gemacht werden soll. Also der Frau soll die Lust am Sex genommen werden, damit sie ihrem Mann schön untertan ist, vom Kindesalter an. Das ist was ganz anderes als das, was bei zum Beispiel einer jüdischen Beschneidung des Jungen passiert. Und da ist die Intention und die Folge eine andere. So. Und mein letzter Punkt zu dem Thema ist, wenn das Kölner Urteil Bestand hat, und das ist ja die Forderung dieser Demonstration, bedeutet das, dass der deutsche Staat ermitteln muss. Er ist dafür zu verpflichtet, weil es eine Straftat ist. Ja, das ist nichts mit Anzeige oder privat oder sowas. Nein, der Staat muss ermitteln. Das bedeutet, dass ihr den deutschen Staat auffordert, gegen gläubige Menschen vorzugehen. Also auf die Idee, ja. Also was meint ihr, warum das so ein Riesenaufruhr damals war, dieses Urteil? Weil eben die Folge davon ist, dass der deutsche Staat mit seiner Polizei und seinen Möglichkeiten hindern muss, dass Jungen beschnitten werden. Bedeutet, Leute werden beobachtet, wenn sie schwanger sind, Leute werden an der Ausreise gehindert. Ist das wirklich die Intention des Bundesvorstandes und ist es die Intention der Piratenpartei infolgedessen? Okay, also ja, wir sind uns der Tatsache bewusst, dass eine Line-Survey-Umfrage keine politische Debatte ist, sondern vergleichbar mit einem Meinungsbild auf einem Bundesparteitag. Einfach nur die kurze Frage, wer sieht das positiv und wer sieht das negativ oder ähnlich. Uns ist auch bewusst, dass dieses Thema durchaus umstritten ist. Und ja, es gab letztes Jahr ziemlich heftige Reaktionen auf unseren Beschluss und wir wollten es uns diesmal nicht erneut antun, hinterher als die Deppen dazustehen, die Hucke voll kriegen, weil sie eine Entscheidung getroffen haben. Deswegen haben wir alle Mitglieder gefragt. Dass das jetzt kein idealer Prozess ist, da stimme ich dir durchaus zu. Wenn allerdings ich mir die Alternativen anschaue, dann wäre die einzige Alternative, die ich gefunden habe, die gewesen, nachdem ich es alleine nicht entscheiden wollte, aus genannten Gründen, die Lime-Server-Umfrage kein ideales Werkzeug ist, dann dem Antragsteller nur mitzuteilen, dass wir uns außerstande sehen, den Antrag zu beschließen oder den Antrag abzulehnen. Beides wollte ich an der Stelle nicht so einfach machen. Jetzt haben wir die Mitglieder gefragt, wir haben ein Ergebnis. Wir wissen, dass 2/3 der Mitglieder entweder aus dem Bauch heraus oder aufgrund von intensiven Beschäftigen mit dem Thema, dem Antrag und allem drumherum, das können wir ja nicht beurteilen, zu dem Schluss gekommen sind, dass dieser Antrag unterstützenswert ist. Und damit ist die Debatte an der Stelle für mich erledigt. Es macht keinen Sinn, jetzt wieder anzufangen und darüber zu debattieren, warum diese Beschneidung positiv oder negativ zu bewerten ist. Das war an der Stelle oder ist an der Stelle schlicht und ergreifend einfach nicht mehr sinnvoll. Wir haben gefragt, wir haben eine Antwort und wir werden uns entsprechend verhalten. Da machst du es dir aber ziemlich einfach. Ich hätte halt trotzdem gerne eine Antwort von dir als Bundesvorstand der Piratenpartei, da die Piratenpartei ja jetzt an dieser Demo teilnimmt. Wirst du ja was dazu sagen können. Also zu den 2 Punkten Gleichsetzung und Beschneidung von Frauen und Männern und Strafverfolgung gegen Menschen, die potenziell beschneiden wollen. Also da würde ich gerne kurz zumindest auf den ersten Teil der Frage mal eingehen, weil da scheinst du leider halt auch so ein kleines bisschen schlecht informiert über die ganzen Verhältnisse bei der weiblichen Beschneidung zu sein. Ja, die pharaonische Beschneidung, die du gerade angeführt hast, ist sicherlich die extremste Variante, bei der nicht nur die Klitoris entfernt wird, sondern auch die Schamlippen und das Ganze auch noch ordentlich vernäht wird. Es gibt allerdings auch noch andere Formen, die weniger invasiv sind, in Anführungszeichen, bei der teilweise auch nur die Klitorisvorhaut entfernt wird, eine teilweise Entfernung der Klitoris vorgenommen wird oder einfach nur die Schamlippen entfernt wird. Und diese Debatte anzufangen von wegen, ja, die eine Vorhaut oder das eine Hautstück ist mehr wert als das andere, finde ich an sich schon völlig absurd. Also entweder wir sagen, Menschen sind in ihrer Körperlichkeit nicht anzugreifen, egal aus welchen Gründen auch immer, oder wir lassen halt einfach aus irgendwelchen Gründen das zu. So, und jetzt ist die Frage, wie wir uns als Partei dazu positionieren, und ich möchte nicht ein Körperteil oder ein Stück Haut gegen das andere aufwägen. Dafür haben wir ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, Entschuldigung. Also, es wäre schön, wenn wir uns irgendwie an Reihenfolge halten würden, danke. So. Ja, an der Stelle Bamba bitte nicht. Nein, PRs Frage respektive Nachfrage war in Ordnung, weil er gerade eben auch eine Antwort bekommen hatte. Dementsprechend, nächster auf der Liste ist der Michael Bär. 2. Teil? Da war noch ein 2. Teil. Zweiter Teil. Okay, ich lasse das jetzt zu, aber bitte betrachte das an dieser Stelle als Kulanz, weil normalerweise eine Nachfrage nochmal mit einer zweiten Frage ist eigentlich nicht fair gegenüber den anderen 4 Leuten am Rednermikro. Das aber ist, gut, dann PRs zweite Frage, weil sie bereits gestellt worden ist. Und danach dann Michael Berndt, dann bestenfalls, dann Roter Corsar, dann Bamba, wenn er noch was hat. So, bitte. Soll ich nochmal stellen, also zum 3. Mal? Also ich kann dir da auch gerne drauf antworten. So, die Tatsache, dass die Piratenpartei Deutschland eine Demonstration unterstützt, bei der die körperliche Unversehrtheit von Kindern / Menschen im Vordergrund stehen, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Gesellschaft und der Gesetzgeber sofort eine Strafverfolgung von Religionsgemeinschaften anstrebt oder umsetzt. Ja? Und sollte diese Gesellschaft und der Gesetzgeber zu dem Schluss kommen, dass die körperliche Unversehrtheit schwerer wiegt als das Recht der Eltern auf die Bestimmung der Religion für ihr Kind, dann hat das auch in einem demokratischen Prozess vielleicht eine Legitimation und dann muss man halt mal drüber nachdenken und drüber diskutieren. Aber das jetzt irgendwie so aufzuhängen, wie es beim letzten Mal bei dieser Demo getan wurde von einigen, von wegen dieser Bundesvorstand hätte damit jetzt quasi de facto die Ausrottung des europäischen Judentums beschlossen, ist halt einfach total albern, Entschuldigung. Nein, de facto ist diese Demonstration, sie fordert zum Jahr... Nee, ich glaube, wir haben letztes Jahr schon verstanden, was du uns sagen wolltest und wir werden uns nicht mehr einig. Ja, die zweite Nachfrage ist nicht, ich schreibe dich mal unten nochmal auf die Rednerliste draufgesetzt, im Fall, dass du noch was sagen möchtest, aber es warten hier mittlerweile Leute seit 20 Minuten am Rednermikro. Muss ich jetzt dann mal zurück auf die Reihenfolge gehen. Michael, bitte. Ja, ich habe drei andere Punkte. Wenn jemand sich zu dieser Diskussion noch äußern möchte, dann warte ich gerne noch ein bisschen. Ich würde gerne zwei Sätze dazu sagen. Gut, du wirst jetzt eh der Nächste auf der Liste. Okay, wenn Michael Bernd zurücktritt oder gerade nichts sagen möchte, dann ist jetzt bestenfalls an, ja. Danke dir, Michael. Die Debatte hatten wir letztes Jahr schon und wenn wir die nochmal führen wollen, dann können wir das gerne tun, aber ich glaube, das sollten wir heute nicht hier tun. Das ist meine Meinung. Und zum anderen, ich danke dem Vorstand für die Umfrage. Ich wünschte mir ein klares Ergebnis und mehr Umfragen. Danke. Kein Ding. Danke. So, jetzt sind wir wieder bei Bamba, wenn er noch was sagen möchte. Ich habe auch nichts mehr zur Beschneidung, deswegen wäre jetzt erstmal der Michael Bernd dran. Oh, hoppla, ich entschuldigt, an der Stelle muss ich jetzt nochmal reingrätschen. Roter Corsar ist vorher noch dran. Ja, also was wir sicherlich versäumt haben, war... natürlich übersehen als Bamba dran. War sicherlich zwischen dem letzten Jahr und dem Thema und heute einen echten Programmantrag für den Parteitag zu stellen. Das halte ich schon für ein Versäumnis, aber es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass es jetzt keine Bundes-AG oder sowas gibt, die unmittelbar zuständig fürs Thema ist. Insofern hätte vielleicht aus der Not der Debatte vom letzten Mal der Bundesvorstand vielleicht nochmal einen Antrag vorlegen sollen. Aber das ist natürlich verschüttete Milch, was die aktuelle Diskussion betrifft. Ich denke, alles, was wir diskutieren, wird im Judentum selber zwischen Orthodoxen und Liberalen noch viel heftiger diskutiert. Also insofern ist es normal. Die Frage ist, wie man tatsächlich mit den diversen Akteuren in der politisch-religiösen Debatte noch ein bisschen besser sozusagen in den Diskurs kommt, damit das nicht eine reine innerpartei, innerpiratendiskussion ist und bleibt. Bundesvorstand, dazu noch was? Ich hatte jetzt gerade die Pause mit Absicht gelassen, falls ihr noch was sagen wolltet dazu. Naja, also ich weiß nicht, also ich gebe den Beiträgen recht, dass es keinen Sinn macht, dieses Thema jetzt hier in der GroKo-Sprechstunde zu erörtern. Und ich sehe auch nicht, wie es Sinn macht, jetzt dem Vorstand ans Bein zu pinkeln für ein Meinungsbild, was halt in dieser Partei eingeholt wurde. Und die Mehrheiten sind anhand dieser Umfrage irgendwie ganz klar deutlich. Klar kann man jetzt mal wieder kritisieren, dass der Bundesvorstand die Frage wieder falsch gestellt hat. Hätten wir jetzt Argumente geliefert, dann hätte es wieder geheißen, der Bundesvorstand hätte versucht, irgendwie die Basis zu beeinflussen. Also es ist halt immer was und man kann es nie irgendjemandem richtig machen. Recht machen, Entschuldigung. Okay, gut. Dann jetzt Michael Bernd, bitteschön. Ja, gerne. Also drei Punkte. Erstens Themenwochen. Wir sind ja in der Vorbereitung der dritten Themenwoche, inhaltliche Vorbereitung. Die ersten beiden Themenwochen, die Finanzierung der Materialien, fand ja solidarisch über Landesverbände statt. Über den Daumen, glaube ich, hat sich knapp die Hälfte der Landesverbände daran beteiligt. Soweit ich das mitbekommen habe, fehlt aber im Moment die Finanzierung der folgenden Themenwochen. Möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass der Vorstand sich da Gedanken macht, wie wir das regeln. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen uns da Gedanken machen. Zweiter Punkt, Teambeauftragte. Es sind in den Team-VGF-Sitzungen und in der Koordinatorenkonferenz relativ wenig Teambeauftragte vertreten. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Leute keine Zeit haben. Ich weiß ja, wie zeitaufwendig das ist. Mir fehlt aber durchaus ab und zu ein Ansprechpartner. Viele Themen sind übergreifend und in den Themen, wo Beauftragungen ausgesprochen wurden, fände ich es gut, wenn der Themenbeauftragte, wenn er denn vorübergehend keine Zeit hat, das mitteilt und vielleicht jemand aus der AG als Ansprechpartner vorstellt, wäre eine Idee. Ich denke, das ist eine Aufgabe für den BUFO, sich darum zu kümmern. Wir haben doch viele Themenbereiche, die seit bis zum Dreivierteljahr wohl nicht mehr besetzt sind, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen einfach Ansprechpartner, auch wenn der Beauftragte, Themenbeauftragte kurz oder mittel oder vielleicht auch längerfristig ausfällt. Wäre eine Bitte, dass sich der Vorstand darum kümmert. Und mein dritter Punkt, ich würde gerne einmal in die Diskussion bringen. Wir haben ja relativ wenig Medieninteresse. So, wenn wir uns mit unseren politischen Wettbewerbern auseinandersetzen, ist das wahrscheinlich für die Medien auch nicht so interessant. Ich würde gerne in die Diskussion bringen, dass wir uns nicht mit anderen Parteien auseinandersetzen, sondern bei bestimmten Fragestellungen direkt mit Industrieverbänden. Wir haben ein aktuelles Beispiel, die Glyphosat-Diskussion. Der Bauernverband, der sehr dafür eintritt, dass das Glyphosat dann weiter eingesetzt wird und so weiter. Wenn wir hier in eine kontroverse Diskussion mit dem Industrieverband gehen, die Themen können wir uns ja aussuchen, glaube ich, dass das schon Interesse findet. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die Industrieverbände es auch nicht leisten können, einer solchen Diskussion auszuweichen. Auf welchem Wege man das macht, über einen offenen Brief oder wie auch immer, das können wir uns überlegen. Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass es auch für die Medien interessanter wird, wenn wir uns inhaltlich, natürlich gut vorbereitet, faktenmäßig, eben tatsächlich mit Verbänden auch direkt auseinandersetzen. Okay, dann fange ich mal an. Themenwoche, Finanzierung der nächsten Themenwochen. An sich hattet ihr das ja von euch aus gemacht mit dem Anschreiben der Landesverbände und dann eben dem Hut rumgehen lassen. Von daher war ich davon ausgegangen, dass ihr das auch weiterhin tun würdet. Inwiefern du da jetzt möchtest, dass sich der Bundesvorstand Gedanken macht, weiß ich nicht recht. Der Punkt ist, dass einfach auch kein Budget dafür da ist. Derzeit. Also, ja, lässt mich erstmal fertig machen? Ja, klar, natürlich. Ne? Also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe euch dann ja geschrieben jetzt letztendlich, da habe ich ja bei Lothar nachgefragt, wie viel noch über ist von den Spenden von den letzten Themenwochen. Aber ich denke, einen Spendenaufruf oder dergleichen können wir jederzeit auf jeden Fall noch machen. Das ist nicht das Problem. So, Hermi. Danke. Also, Michael, das Thema hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du meinst mit Finanzierung der Themenwoche. Wenn es jetzt darum geht, einfach die Flyer und die Logfiles zur Verfügung zu stellen, habe ich jetzt schon erklärt, wir haben dafür einen P-Shop, genau dessen Aufgabe ist es, so etwas zur Verfügung zu stellen. Das muss dann nicht über die Landesverbände vorfinanziert werden, sondern wir stellen das Zeug im Shop und die Landesverbände bestellen es sich da. Dann hat er zum Beispiel der Lothar irgendwie nicht den ganzen Brass irgendwie rausgekriegt, wer jetzt welchen Zuschuss gemacht hat. Die Themenwochen-Orga muss das nicht nachhalten, wer welchen Zuschuss gemacht hat und das dann irgendwie aufteilen, sondern wir haben dafür eine Struktur. Nutzt die doch einfach, bitte. Ja, also das jetzt zu den Themenwochen. Dann zu den Themenbeauftragten. Ja, das habe ich durchaus ebenfalls wahrgenommen, Michael. Ich bin ja auch öfter mal bei diesen diversen Konferenzen im Mumble. Ich werde mal zusehen. Ich habe sowieso jetzt im Moment eine Liste von Themenbeauftragten, von denen ich in den letzten gefühlt 100 Jahren nichts gehört habe. Die werde ich auf jeden Fall noch mal einmal kurz schütteln. Und dann werden wir da wohl auch ein bisschen straffen und neu ausschreiben müssen. Da hilft nichts. Und wo es halt keine gibt, gibt es keine. Dann müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Das zum Medieninteresse überlasse ich dann Sekur. Ja, um auf den Punkt der Diskussionen mit Verbänden statt anderen Parteien einzugehen. Ja, kann man machen. Ich halte sowieso nicht so viel davon zu sagen, die Partei XY ist doof, weil die haben dies oder jenes gesagt. Das ist im Augenblick wenig hilfreich. Es macht tatsächlich mehr Sinn und mehr Spaß, explizit sich an Themen zu orientieren. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit versuche. Inwiefern es aber sinnvoll und zielführend ist, Diskussionen mit Verbänden anzufangen, öffentliche Diskussionen, kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass es ein interessanter Ansatz ist, brauche allerdings dafür dann eben auch einen entsprechenden Input. Das heißt, eben einen entsprechenden Vorschlag, der dann so aussieht, dass man eben sagt, der Verband sowieso hat Folgendes von sich gegeben oder plant folgende Veröffentlichung oder was auch immer in der Art. Und dazu könnten wir reagieren, indem wir das würde helfen, dann ist das sicherlich machbar. Also ich finde die Idee grundsätzlich nicht verkehrt. Okay, dann Michael, dazu nochmal Nachsatz / Nachfrage. Ja, Finanzierung Themenwochen. Also ich habe das schon verstanden, Hermi. Ich finde das grundsätzlich auch vernünftig, wenn das so funktioniert. Nur wenn die Themenwoche anläuft, dann müssen die Materialien ja sozusagen schon gedruckt sein. Und ich habe ein bisschen Bedenken, wenn wir den Gliederungen, die an der Themenwoche teilnehmen, sagen, ihr könnt im P-Shop bestellen. Wir haben es in der Vergangenheit ja so gemacht, dass an die Landesverbände das gedruckte Material verteilt wurde und die haben das eben weiterverteilt an die Gliederungen, die teilnehmen wollten. Das war also für die einzelne Gliederung, Stammtisch etc. Unproblematisch. Die haben das einfach zugeschickt bekommen. Ein sehr einfacher Weg. Wenn die jetzt selbst bestellen sollen beim P-Shop, und ich glaube, dann sind die Kosten auch etwas höher für die einzelne Gliederung. Hätte ich da erstmal Bedenken. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Hemmnis ist. Und wie gesagt, das müsste ja auch vorfinanziert sein. Also im Moment ist ja auch von Stefan der Ansatz, dass er sagt, ich stelle gerne die Materialien als Druckdatei zur Verfügung und der Rest wird anders organisiert. Naja, also grundsätzlich muss ja jeder Artikel, der im P-Shop ist, vorfinanziert werden, egal ob es ein Flyer ist, ein Button oder ein Aufkleber. Aber wie gesagt, das ist die Aufgabe dieses wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Zur letzten Themenwoche war es scheinbar kein Problem, die Materialien pünktlich im P-Shop zu haben. Die Leute haben das auch bestellt, sie hatten es rechtzeitig vor Ort. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht vorliegen, aber wenn ich mich nicht täusche, dann hatten wir ungefähr dieselbe Anzahl an Flyern, die ihr beim Parteitag ausgegeben habt, nochmal zusätzlich als Bestellungen im Shop. Ich kann da nachher gleich gerne nochmal irgendwie rumklicken und gucken, ob ich die Zahlen irgendwie genau rauskriege. Die Gliederungen müssten dann natürlich informiert werden, dass es eine Themenwoche gibt und dass man sich dazu das Material im P-Shop besorgen kann. Aber das kann man auch ganz einfach beheben, indem man halt eine Mail rumschickt. Ganz einfach. Auf gut Deutsch ein entsprechendes Anschreiben an die Mitglieder aufsetzt und das dann rechtzeitig vorher der Mitgliederverwaltung in die Hand drückt, um es dann als Newsletter zu verschicken. Nicht als Newsletter aus rechtlichen Gründen, sondern als Aktionsinfomail. Ja, gut, entschuldige. Aber ja, genau. Also ich meine, es hat ja jetzt beim BGE meines Erachtens super geklappt, soweit ich weiß. Es gab halt ein Problem auf dem BPT mit dem Nachhalten, welcher Landesverband jetzt irgendwie wie viel bekommt. Aber ansonsten war es doch auf jeden Fall schon mal irgendwie organisierter als beim Open Antrag. Also ja, warum sollte das nicht funktionieren? So, jetzt Bamba. Ich habe hier noch ein Mikro anpfiff für euch. Die Bufo-Sprechstunde und die Bundes-PR waren wieder nicht im Mumble-Kalender eingetragen. /Mikro-Anpfiff. Und jetzt hatte ich noch was anderes, genau. Wir hatten hier was mit dieser Geschichte, dass der Mumble-Server hoffentlich dann auch mal irgendwann unter mumble.piratenpartei.de zu erreichen sein soll. Ich glaube, das hatte ich mit dir besprochen, Hermig, glaube ich. Nee, das war ich. Ah, Entschuldigung. Puh. Tut mir leid, es ist mir auch schon so ein bisschen endens, aber ich habe nie diese E-Mail von der IT bekommen diesbezüglich. Ich habe neulich mal geguckt, erreichbar ist es auch nicht. Reine Information jetzt. Bam. Auf meinem Haupt liegt gerade so ungefähr ein Pfund Asche. Es tut mir sehr leid. Es ist mir schlicht unterm Tisch durchgerutscht. Schüttel mich nochmal. dass ich es dann auch wirklich tue, ja. Okay. Ich hatte jetzt noch was, aber es ist mir gerade entfallen. Es wird mir wieder einfallen. Und dann gebe ich das mal weiter. So, ja. Jetzt ist die Putzfrau am Saalmikro wieder weg, die ich schon auf der Rednerliste geführt hatte. Jetzt ist es erstmal wieder leer hier. Dann machen wir das doch mal so, was ich immer gerne mache, wenn keiner am Mikro ist. Bundesvorstand, hast du noch Fragen an die Basis aktuell? Nein. Nö, im Augenblick nicht. Da geht's mir quasi wie der Basis. Na, die Basis in Form von Sebastian ist jetzt hier. Und ich hatte hier vor 4 Wochen mal gefragt, wegen den Unterstützerunterschriften zur Bundestagswahl, ob ihr da mal den Bundeswahlleiter vielleicht fragen könntet, weil es uns da im LV nicht ganz klar war, ob wir da jetzt definitiv nicht sammeln müssen oder vielleicht halt auch doch, wenn wir überall rausfliegen. Ich wurde dann von Astrid gebeten, da ein Ticket aufzumachen. Gibt es da irgendwas Neues? Ich habe euch da einen Forschungsnet dann auch heute vor 4 Wochen geschrieben. Oh. Bei mir nichts angekommen, aber ich... Moment. Sag mal nach, Astrid, weißt du? Ich gehe mal gucken, wo das geblieben ist. Okay, danke. So, Bambam hat noch was? Ja, mir ist es wieder eingefallen, genau. Mir ist aufgefallen, dass diese Drogen- und Suchtpolitik-Debatte auch wieder richtig, richtig gründlich hochkocht. Also das sieht man schon so anrollen irgendwie. Wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir sind die Partei mit den modernsten Ansichten. Was haltet ihr denn davon, wenn wir da mal einfach ein bisschen vorpreschen irgendwie? Also weil wir sind da wirklich die modernsten und wir sind die einzigen, die das so sehen. Was schwebt dir konkret vor? Ja, jetzt ist der bestenfalls schon hier, der kann da eine ganze Menge zu sagen. Es passiert in der Piratenpartei gerade was in Bezug auf dieses Thema und ich bin da auch total glücklich drüber. Das funktioniert auch. Also es tun sich neue Dinge auf. Wir treten in der Öffentlichkeit mit der Drogenpolitik auf. Ich muss sagen, ich sehe da wirklich Land. Okay, also ich meine mal so, wir haben bestimmt eine Menge solche, ich sag mal, kleineren Aktionen, die wir da in der AG schon besprochen haben. Ich habe hier jetzt mal was, das wollte ich eigentlich in der nächsten AG-Sitzung bringen. Es gibt ein Filmprojekt, das heißt MDMA The Movie, ist so ein Beispiel zum Beispiel, ja. Und wir sind ja auch für die Legalisierung von solchen Substanzen. Dieser Film hat sich zur Aufgabe gestellt, halt wirklich die Realität von dieser Substanz darzustellen, inklusive natürlich auch Nachteile, aber auch inklusive Möglichkeiten zur Therapie bei posttraumatischen Stressstörungen, posttraumatische Stressbelastung und Belastungsstörungen, zeigt aber auch einfach so ein bisschen die Realität von diesem ganzen Partyvolk und soll halt eine sehr realistische Darstellung dessen sein. Warum weist man nicht darauf hin, fördert das? Der Film sammelt noch Spenden. Ich hole mal eben ein Video, da könnt ihr euch drüber informieren. Wir haben eine Menge Dinge da in der AG Drogen- und Suchtpolitik, die wir pushen können. Eigentlich brauchen wir nur so ein bisschen ein Sprachrohr, sag ich jetzt mal. Und deswegen bin ich auch froh, dass der bestenfalls da ist, weil der kriegt das dann ja. Also wie gesagt, es passieren gerade Dinge und du bist in letzter Zeit leider nicht immer dann da, wenn wir eine AG-Sitzung haben, um die neuesten Sachen mitzubekommen. Von daher, guck dir einfach mal das letzte Protokoll an, was da gerade passiert, von einem vielleicht neuen Flyer und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss die AG selber auch einfach so ein bisschen die Hand anlegen. Wie gesagt, also die Unterstützung durch den Bundesvorstand und auch durch die Bundespresse und auch durch die Presse NRW, die ist super. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind gerade auf dem richtigen Weg. Ja, ich bin halt der Meinung, dass, entschuldige, wenn ich jetzt die Moderation komplett rauslasse irgendwie, ich bin halt der Meinung, dass wir halt eben über Social Media und so weiter auch einfach mal ein bisschen provokant sein sollten, ja. Wie zum Beispiel hier MDMA The Movie oder weiß ich nicht, was wir da, wir haben da ja ohne Ende Sachen, die wir da fördern können, ja. Aber man muss da vielleicht auch einfach mal die Sachen ein bisschen provozieren und wenn wir jetzt loslegen, dann sind wir so früh in der Debatte dann hoffentlich drinne, dass wir eine gewisse, vielleicht so, ja, so ein Stück von der Deutung vielleicht an uns ziehen können oder so eine kleine Marke sein können irgendwie, ja. Ich finde, das Thema gehört halt auch nach vorne. Kernthemen, gut, brauchen wir immer, aber das Thema braucht man im Augenblick auch, vor allem da in Amerika legalisiert wurde, da in Island bestimmt einiges passiert, wenn die Piratenpartei gute Ergebnisse kriegt und dass die Debatte geführt wird, zumindest um die Cannabis-Legalisierung, ist jetzt eigentlich schon klar. So, und man müsste wirklich mal da ein bisschen breiter rangehen, eben über Social Media, über PMs und so weiter und das ein bisschen koordinieren und die Sachen, die AGs mit der Bundes-PR koordinieren und so weiter, das kann man dann letzten Endes auch nicht so gut über Leute, die dann einfach hin und her springen, ne? Also da muss ja schon mal ein klares Wort sein, Leute, macht das Thema auch mal richtig, ja. Geht damit nach vorne und dann tun das die Leute ja dann auch, also dann sehen die auch einen Grund dazu. Also dann vielleicht gleich noch zwei Sätze. Es ist eine Bundesvorstandssitzung, von daher fühle ich mich da jetzt etwas so ein bisschen fehl am Platz, aber zwei Sachen nochmal dazu. Es ist so, dass wir, wie gesagt, Aktionen planen und da laufen auch Sachen und wenn du mal guckst, was so auf der Bundespresse-Seite läuft, dann wirst du da so in den letzten anderthalb, zwei Wochen auch einige Artikel über die Drogenpolitik finden. Nur so als Hinweis. Jupp, aber ich habe in Social Media noch nicht viel gesehen. Vielleicht ist es in meine Filterbubble nicht angekommen, aber... Darf ich kurz mal dazwischen grätschen und noch ein paar Zahlen nachlesen zum Thema Themenwoche? Ja, mache. Vielen Dank. Also nur mal so zur Info, von wegen die Gliederungen hätten das eventuell nicht mitbekommen oder so. Wir haben zur Themenwoche knapp unter 2000 Logfiles nochmal an Bestellungen gehabt, 930 Aufkleber und 17.300 Flyer. Also die Leute haben schon mitgekriegt, dass es dieses Angebot gibt und dass es die Themenwoche gibt und sie haben entsprechend auch irgendwie sich das Zeug besorgt. Und das jetzt halt zusätzlich zu dem Material, was dann schon über die Landesverbände finanziert wurde. Ich glaube, das waren auch nochmal irgendwie 10.000 Flyer oder 15.000, ich weiß es nicht mehr. Mal eine ganz doofe Frage, kann man mal so einen Flyer sehen irgendwie? So als JPEG oder so? Wo kriege ich den denn? Meinst du den von der letzten Themenwoche oder den von der kommenden? Von der kommenden doch hoffentlich. Der ist vermutlich gerade noch in der Mache, also mir wäre nicht bekannt, dass der fertig ist. Ich bekomme normalerweise die wöchentlichen Updates. Okay, danke. Also wenn ich raten müsste, würde ich, oder Michael, sag du am besten. Ja, im Chat die Frage eben auch schon auftauchte. Also wir sind gerade dabei, das Team der Piraten, die inhaltlich jetzt die Inhalte erarbeiten wollen, zusammenzustellen. Wir sind also ganz am Anfang. Das dauert noch. Flyer und so weiter, das kommt ja alles erst zum Schluss. Da müsst ihr euch jetzt doch noch gedulden. Ja, aber für ein kleines Save the Date sag ruhig mal, für wann die Themenwoche geplant ist. Wir haben auch noch keinen Termin ins Auge gefasst. Wie gesagt, wir stellen gerade das Team zusammen mit den Leuten. Das ist ja diesmal ein bisschen komplizierter, weil wir keine AG haben, die im Hintergrund arbeitet oder das Thema noch nicht wie bei Open Antrag im Prinzip schon vorbereitet ist. Also ich würde vermuten, dass wir das bis zu den Sommerferien nicht schaffen, weil es auch durchaus komplex ist. Aber okay, ist jetzt meine Einschätzung. Wird dann also so gegen Juni gehen, denke ich. Wir schaffen das nicht bis zu den Sommerferien. Also wir werden da sicherlich... Welche? Okay. Der Punkt ist, die Sommerferien fangen, ich glaube, irgendwo Mitte Juni an. Und zu Ende ist das Ganze dann Mitte September mit Bayern, die dann wieder anfangen mit der Schule. Von daher ist Sommerferien so ein verdammt dehnbarer Begriff, Michael, entschuldige. Ja, ich, es war ungeschickt von mir. Nein, also ich denke, dass sich alle drum bemühen, die Materialien so rechtzeitig fertiggestellt zu haben, dass die Themenwoche spätestens noch für den Berliner Wahlkampf wirken kann, also 4-6 Wochen vorher. Okay, danke. Ja, dann habe ich jetzt noch was für den Sebastian. Da ist im Prinzip noch was in der Klärung. Hm? Also ich habe das Ticket jetzt hier und da ist noch in Klärung mit dem Wahlleiter. Ich sag dann Bescheid, wenn wir es haben, okay? Okay, danke. Aber das Ticket ist nicht geschlossen und es ist in Arbeit. So, gibt's noch was? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ja nun so, dass ich beim letzten oder vorletzten Mal ja das mehr oder weniger klare Mandat bekommen habe, mit mehr Mut dazwischen zu grätschen, wenn die Rednerliste bereits leer ist. Und jetzt hat konterkariert Paki hier meine Machtdemonstration, indem einfach ans Mikro geht. Sauerei. Paki, du hast das Wort. Ich wollte nur kurz mit Segor sprechen. Ja, das Moment, ist eine Bundesvorstandssprechstunde. Perfekter Timing von dir. Nee, im Anschluss kurz, wegen dem Fraktionentreff am Wochenende. Danke nochmal. Okay. Joffi, bevor ich dich dann nochmal ganz kurz unterbrechen muss, wenn du jetzt zur Abmoderation kommst, eine Anmerkung von mir noch. Ich bin nächste Woche im Urlaub, ein paar Tage unterwegs. Und passe demzufolge nächsten Montag bei der Vorstandssprechstunde. Das heißt aber nicht, dass sie nicht stattfindet, sondern dass ihr dann nur ohne mich klarkommt. Aber das schafft ihr sowieso. Alles klar, gut, ja. Wie gesagt, die Anmoderation vorbehaltlich dessen, dass jetzt halt niemand mehr ans Saalmikrofon springt, geht dann in etwa folgendermaßen. Ich danke euch allen für euer Kommen. Ich danke dem Bundesvorstand fürs Rede und Antwort stehen. Ich danke den Fragenden für die Fragen. Ich danke den Zuhörenden fürs Zuhören. Ich danke dem Aufnehmenden für die Aufnahme. Und ich wünsche euch ebenfalls eine schöne Woche. Und dann sehen wir oder vielmehr hören uns in einer Woche wieder. Eine allerletzte Sache noch, bevor ich Schluss mache, kann mir kurz mal jemand einen kleinen Gefallen tun und irgendwo den Link zu der Demonstration, über die wir vorher geredet haben, nochmal in den Chat oder sonst irgendwo hin posten, wo ich mir das gleich nochmal anschauen kann. Okay. Guckst du unter vorstand.pirat.